halten stille Wart, wenn unsere Herzen ziehen durch das Dunkel der träumenden Nacht. Ich rufe deinen Schatten, aber die Nacht bleibt stumm. Sie hält dein Bild vor mir verhüllt und ich kehr müde um. Ich kann nicht vergessen die Stunden im Glück, was einst ich besessen, das kehrt niemals zurück. Was einst mich betrübte, gibt mich nicht wieder frei. Und dass ich dich liebte,